Wir sitzen hier im Comic Planet Rheine oben im Clubraum. Ja, sowas haben wir hier. Und jetzt warte ich einfach mal, bis Max wieder zurückkommt. Ja, es passiert gerade gar nichts. Ich könnte in der Zeit ein bisschen Beatbox machen. Weiß ja, gutes Pilz dauert 3 Minuten, oder wie war das, ne? Frisches, kaltes Armbüttel. Nicht alles nur auf einmal trinken, sonst hinter Pipi. Wir wollen doch über Batman sprechen. Ben Affleck. Genau. Ben Affleck. Batman. Ben F-Man. Ben Affleck und Batman. Bat F-Lam. F-Man. Bat F-Man. Okay, also erst habe ich wahrscheinlich gedacht, wie die meisten Leute. Oh mein Gott, nein, Ben Affleck. Aber jetzt, hast du dir mal Ben Affleck angesehen? Ja, ich hab die Tage im Bettchen gelegen und habe so drüber nachgedacht und wollte mich eigentlich aufregen, tatsächlich. Und ich hatte, scheiß DC, scheiß Warner, wie können die diese Pappnase als Batman machen und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, jetzt stell dir den nochmal in diesem scheiß Kostüm vor, wie er dann aussieht. Und ich so, fuck, das könnte sogar gut aussehen. Ja, genau. Oder Ja. ich habe auch so, hat jemand so, so ein Cover vom Time Magazine nachgemacht und dann so ihn als Bruce Wayne, so Anzug. Ja. Er sieht wirklich aus wie die Figur. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Mehr das. als Ja. Dingens, Christian Bale. Christian Bale. Wobei ich Christian Bale wirklich gut fand, muss ich ganz Christian ehrlich Bale sagen. war gut, aber er Ja. sieht nicht aus wie Bruce Wayne, finde ich. Er sieht aus wie Affengesicht, aber. Mein Bruder und ich, wir haben Ja, immer so müsst. ein. Seitdem wir damals Equilibrium gesehen haben, diesen ersten großen Film, wo er dabei war, Ja. seitdem heißt er bei uns Affengesicht. Sehr nett. Ja, und dann kam irgendwann die News: Affengesicht spielt Batman. Und wir so: Yay, Affenman! Bad Ape. Bat-Ape! Gibt es tatsächlich. Ach Gott. Nee, ich find's gar nicht schlimm. Und ich habe neulich gehört, der hat auch schon Superman gespielt. Ja, ich habe irgendwie ein Bild von ihm als Superman gesehen. Irgendwie ein Freizeitpark? Nee, der hat George Reeves gespielt. George Reeves war in den 50er Jahren der Schauspieler in den Superman, Schwarz-Weiß-Superman-Serie. Aha. Und es gibt von 2008 Biopic über George Reeves, heißt auf Deutsch die Hollywood-Verschwörung, glaube ich, ja genau. Habe ich schon Und da mal von geht's Namen gehört. Eben um George Reeves, um sein Leben, ne, seine Rolle als Superman und dass das irgendwann nicht mehr geklappt hat, weil er hat, ähnlich wie Adam West, wurde er total auf diese Rolle festgelegt und hat danach nie wieder großartig Jobs gekriegt, ist fett geworden und so. Ich muss diesen Film nochmal sehen, weil das ging Ja. natürlich jetzt auch groß durch die Medien. Affleck spielt Batman und er hatte früher auch schon mal quasi Superman gespielt. Weil er tritt in dem Film natürlich auch als Superman auf, ne? Weil natürlich auch Ja. die Dreharbeiten nachgestellt werden. Ja, und da hatte ich auch, da hatte ich so ein Argument gehört auf dem Forum, ja praktisch als ich Christopher Reeve, ich meine Ben Affleck, da als Superman oder als Christopher Reeve gesehen habe, da dachte ich nur an Ben Affleck und nicht an diese Figur, also praktisch, weil er selber so bekannt ist, kann man ihn sich nicht wirklich als diesen Charakter vorstellen. Also er wird praktisch nicht zur Rolle, sondern man sieht nur Ben Affleck. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Und das ist auch das, was bei mir bei Christian Bale passiert ist tatsächlich. Ich Aha. habe Christian Bale, ich habe Gesehen. eher Christian Bale gesehen als Batman oder Bruce Wayne. Wohingegen, wenn ich heute die ersten Batman-Filme sehe, sehe ich Batman und nicht Michael Keaton. Wobei ich bei den späteren Filmen durchaus auch George Clooney sehe. Aber das kommt einfach daher, weil George Clooney dann in den 10 Jahren danach erst so groß geworden ist, wie er heute war, ist. Ich bin gespannt, wie es ausgeht mit Affleck. Entweder wird es genauso eine Enttäuschung werden wie Man of Steel, da bleibe ich bei. Ich mochte ihn. Ja, da reden wir aber jetzt heute mal nicht drüber. Nein. Scheißfilm! Teil 2 wird besser. Ja, weil Batman da drin vorkommt. Ja. Man könnte von dir eine Folge von der Sesamstraße vorspielen und Batman kommt drin vor und das ist die tollste Sendung aller Welt. Das ist ja geil. Oder die Batman in der Stell dir Lindenstraße. mal vor, Adam West als Batman in der Sesamstraße und sag mir nicht, du willst nicht gucken. Kein Kommentar zum nächsten Thema. Das Internet ist in Aufruhr. Max, warum ist das Internet in Aufruhr? Nein, es hat nichts mit Feminismus zu tun. Das Ah, Internet ist jetzt in. mir wieder eingefallen, was unser nächstes Thema ist. Klar, Grant Morrison hat behauptet bei Kevin Smiths Ja. Podcast, Fat Man on Batman, dass in Killing Joke, von Brian Boland und Alan Moore im Jahre 1988. Ich glaube, ja. 88 kann sein. Ist in diesem Comic tatsächlich Batman den Joker tötet. Mhm. Und jahrelang hat so gut wie keiner gemerkt. War den Leuten eigentlich egal. Ja, ich habe immer mal die Theorie gehört, aber ich habe da nie wirklich geglaubt. Jetzt haben wir uns gedacht, wir sehen uns mal das Bild an, also dieses die letzten Panels des Comics. Die letzten 9 Panels haben wir jetzt hier vor uns, also im Prinzip die letzte Seite des Comics haben wir uns hier mal hingelegt und wir wollen wir haben kurz vorher vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Ja. So ganz einig geworden sind wir uns nicht, ne? Nein, sind wir nicht. Also, ich kann... Nee, ich glaube es nicht wirklich. Es gibt keine wirklichen Hinweise auf diesem Bild, dass da wirklich Batman den Joker tötet. Man kann es hineininterpretieren, aber... Was du zum Beispiel gesagt hast, dass man sieht, wie Batman da den Joker wirkt und man sieht da, wie sich seine Füße heben... Sehe ich einfach nicht, nein. Warum packt er den Typen dann an? Das ist einfach so meine Frage. Also genau in dem mittlersten Panel. Ja, wenn man so jetzt nicht so hinein interpretiert, schlägt er ihn da so auf die Schulter, weil die da lachen sind. Ja, weil das so tolle Freunde sind und die sich so gern haben. Ja, das ist ja gerade das Tolle an dieser Szene. Ja, total, die haben sich so toll, das sind die besten Freunde. Und hinterher, weißt du, er hat gerade womöglich Barbara Gordon umgeschossen. Den Commissioner gefoltert. Nackt auf eine Achterbahn geschnallt und mit den Nacktfotos seiner Tochter gequält. Und er holt ihn so freundschaftlich, so komm, und Joker, wir gehen hinterher nochmal lecker Bierinja trinken im Popo-Club. Ne? Nee. Das ist was anderes. Definitiv. Ich weiß nicht. Also da steckt mehr rein. Alles Mögliche hinein. Ich hätte das ja tatsächlich, also als ich das Bild nur so grob im Kopf hatte. Ich habe auch schon gehört von Leuten, die sagen, bei den letzten paar Panels würde Batman den Joker umarmen. Das kann man genauso gut sagen. Ja, das ist auch total verständlich. Guck mal, der Bruce Wayne erinnert sich gerade, dass er mit dem früher im Kindergarten war. Das ist einfach verdammt lange her und jetzt erkennt er den Typen wieder. Natürlich mit der ganzen Schminke und sowas, ne? Ja, das sieht man sofort. Der Regen wischt die ganze Schminke ab. Richtig, und jetzt sieht er, dass das sein guter Kumpel Joki war damals. Ne? Den haben sie damals alle schon so genannt. Der hat überall Geschenke verteilt, ne? Dann, wo man die aufmacht, sind die explodiert, ne? Nicht Sprengstoff, da war dann Zuckerwatte. Drin. Zuckerwatte, genau. Oder und kleine Katzen. Oder geköpfte Katzen. Und jetzt erkennt er ihn wieder und sagt, ach Mensch, Joki, dass ich dich so nach all den Jahren wieder treffe. Und du kennst alle meine Freunde hier, mein Batgirl und meinen besten Kumpel Commissioner Gordon. Und du hast dich zu einem Besuch im Freizeitpark eingeladen. Wie nett das von dir doch ist. Ich nehme dich mal in den Arm. Wir hätten Robin noch mitnehmen sollen. Richtig. Und zum Andenken dieses Brecheisen. Es gibt definitiv keine hundertprozentigen Hinweise, dass er ihn umbringt, das gebe ich zu. Ja. Aber die letzten 3 Panels sind meiner Meinung nach extrem interpretationswürdig. Und dass so eine Schnachnase wie Morrison auf die Idee kommen könnte, hätte damit nicht Unrecht. Batman bringt den Joker um. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach gerne glauben, dass Batman den Joker umbringt. Es wäre gar nicht mal so schlecht. Es wäre einfach kein schlechtes Ende für die Geschichte. Es wäre einfach auch typisch Alan Moore zu sagen, ich lasse es offen, ich gebe vage Hinweise, ich kann euch eh alle nicht leiden, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich bringe jetzt mal den Joker um. Immer schön, wenn der Autor dem Verlag ein Schnippchen schlägt. Schnippchen schlägt, finde ich. Also ich finde das sehr interpretationswürdig, wie gesagt. Nicht unmöglich, nicht eindeutig beweisbar, definitiv nicht. Sehr vage. Die Autoren schweigen. Weil ich glaube, ein Mythos ist immer noch ein besserer Verkaufsgarant als die Wahrheit. Weil wenn sie jetzt wirklich... Obwohl, Alan Moore, ich glaube, der mag Killing Joke nicht, oder? Das weiß ich nicht. Du kennst dich da durchaus ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht. Entweder ist er mit Watchmen oder mit The Killing Joke, dass er irgendwie keine Kopie davon im eigenen Haus hat und den Comic überhaupt nicht mag. Ja, wäre vielleicht ja noch nur... Das würde mich bei Watchmen sehr wundern, weil das ist ja so sein Magnus Opum. Ja. Könnte ja DC nochmal ein Schnippchen schlagen, indem er es jetzt verrät. Oder DC macht einfach eine neue Comicserie Before the Killing Joke. Ne? Nächstes Thema. reden über Howard Porter. Der Aufhänger ist, es gab vor kurzem die News, im Sommer hat DC für den Oktober ein neues Heft vorgestellt und das hieß Justice League 3000. Autor sollte sein Keith Giffen und Zeichner Tony McGuinness-Squire, wie hieß der? Es ist sowas nicht. Von egal, weil der Typ wurde rausgefeuert aus dem Projekt. Es ist nicht zu verstehen, warum es gab damals auch nicht, habe ich auch nicht mehr drum gekümmert, nicht großartig einen Grund dafür. Und das ganze Ding wurde bis Dezember verschoben. Dann gesagt, okay, anstelle des ersten Zeichners haben wir jetzt Howard Porter. Wir haben hier vor uns liegen, du hast das mitgebracht, Max, JLA, Volume 1 von Grant Morrison, Stein der Äonen oder Rock of Ages. Hm. Ich möchte einfach nur mal mit dir zusammen durchblättern und sagen, warum ich Howard Porter nicht mag. Ich mag ihn wirklich nicht. Den Zeichner. Und es ist so... Ich habe mich mittlerweile an ihn gewöhnt. Ja, es ist so, die Gesichter sind matschig, also... Matschig? Ja, ich finde das extrem matschig. Die eher zu kantig. Wenn er Städte zeichnet, sieht das aus, als wären die im Fernsehstudio irgendwie. Das sieht nicht wirklich aus wie... Nicht wirklich lebendig aus. Sieht nicht wirklich aus wie draußen vor allem. So, er schafft einfach nicht dieses Gefühl von Offenheit, von Freiraum. Das ist das, was er nicht hinkriegt. Und auch diese Panel-Aufteilung, Sachen, die heute... Ja. Hatten wir eben ja schon mal kurz drüber gesprochen, in dieser epischen Szene, wo man so zwei Seiten oder so viel nehmen würde oder eine ganze Seite. Wo man heute so Full-Page irgendwie spät. So ein epischer Moment, ja, der Schurke ist besiegt und so. Das haut ja auch so ein Viertel-Panel irgendwo rein. Ja. Ein kleines Panel und... Ich finde, er hat auch positive Seiten, zum Beispiel hier auf Seite 18. Also wir haben so ein schönes Bild von Lex Luthor und der Injustice Gang mit sehr viel Schwarz und dann die anderen Charaktere sind so halb im Hintergrund. Ich finde das gut gemacht. Ja, wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt hier die Dino-Ausgabe von... Wo sind wir hier? Ja, da hat man ja auch fast eine ganze Seite dann wirklich für diesen Moment da. Wo sind wir denn? Februar 98, also schon ein bisschen was her. Was ich einfach ein bisschen ärgerlich finde, ist genauso dieser Kontrast jetzt hier in diesem Dino-Heft. Was vorne hast du Howard Porter auf der Justice League-Seite. Und dann im Backup hast du bei den blöden Teen Titans George Perez. Ne? Ich meine, der hat die... immer gezeichnet und gut gezeichnet und der gehört auf die Serie auch drauf. Das hätte man genauso gut tauschen können. Weil ich liebe George Perez. Das ist so... Weil der kriegt einfach hin, die Figuren dynamisch zu zeichnen. Der zeichnet hübsche junge Frauen und auch erkennbare jugendliche Jungs. Ne? Also ich weiß nicht, ich finde dieser Zeichenstil, der gehört so ein bisschen da so in die... Der wirkt nicht mehr so aktuell, finde ich. Der wirkt wirklich, als gehört er in diese alte Zeit so... in die 80er. Teen Titans, ja, mit Judas Contract und so, diese Geschichten. Er hat ja auch damals Crisis on Infinite Earths gezeichnet und das profitiert auch total davon, ne? Also jeder Comic kann durch George Perez nur besser werden, ganz ehrlich. Ich mag das total, ich liebe das. Und ich habe mich damals, als ich die Hefte von dir gelesen habe, total geärgert, dass man... Weil ich habe die Teen Titans Hefte nicht gelesen, die im Backup waren. Ich auch nicht. Weil ich habe das nur überflogen, weil das waren die cheesy spät 90er Teen Titans. Ja, wo die auf einmal komplett andere Charaktere. Ganz anderes Roaster und ich auch gesagt habe, so, ne, das sind für mich nicht die Teen Titans. Grant Morrison hat sich einmal erbarmt und hat dann einmal Argent in JA auch vorkommen lassen. Ich will nicht sagen, dass Porter scheiße zeichnet. Das ist eine reine Geschmackssache. Da ist auch eine ganze Menge Fourth World drin. Ich liebe Fourth World. Das ist nicht das Problem. Überall Kirby-Dots und alles so. Es ist so ein bisschen... Ne, ich mag Connor Hawke nicht, den Charakter an sich. Wieso? Weil ich fand den anderen Green Arrow schon kacke. War das sein Vater? Ja, ne? Oliver Queen, irgendwie so. Irgendwie ist eigentlich aus ihm geworden, Connor Hawke? Ist der auch irgendwie gestorben oder so? Ich hab neulich 52 gelesen und da rennt er noch rum. Also der muss, in den 2000ern muss der noch unterwegs sein. Ja. Gestorben ist der, ich glaube, es gab dann irgendwann diesen Revamp von Green Arrow. Ja, und Oliver Queen. Wurde der nicht sogar von Kevin Smith geschrieben? Ja, ich glaube ja. Und damit wurde Connor Hawke ja bisschen obsolet. Ich habe nichts gegen Connor Hawke. Vor allen Dingen seine Einführung in JLA war ziemlich cool, wo er die ganzen alten Trickpfeile seines Vaters zum ersten Mal benutzt, weil der alte Green Arrow hat ja immer diese lustigen Trickpfeile. Da hatte er Pfeile, dann kommt ein Netz raus oder irgendwelche elektrischen Pfeile, eine Rakete und so. Und dann später ist er zu diesen Stahlpfeilen hat er nur noch Stahlpfeile benutzt, also so normale Pfeile. und Connor Hawk dann auch, aber dann später hat er in dieser Story praktisch gehen ihn all die Pfeile aus und er muss in Alleingang die Justice League retten, ja, und dann nimmt er auch die ganzen alten Trickpfeile dazu. Der vor allem Vater. Mit dem billigen Boxhandschuh da. Ja, und dann mit dem Boxhandschuh den albernsten Pfeil von allen, ja, besiegt er in der Schurke. Das ist absolut cool. Das ist wirklich cool. Nur insgesamt, ich habe auch diese Übergötter habe ich nicht verstanden. Aber ja, ich habe auch irgendwie nicht Darkseids Plan, was das alles mit den Steinen der Weisen zu tun hat. Ob der das jetzt alles geplant hat oder ob das jetzt... Ich denke, dass das einfach ein Stück weit, wie sagt man, dadurch passiert ist, dass Superman eben das gemacht hat, was er gemacht hat. Und Metron hat ihn ja so ein bisschen dazu gezwungen, weil Metron ist ja so ein bisschen ambivalent. Mal auf der Seite, mal auf der anderen Seite. Hat in dem Fall Darkseid unterstützt und hat Superman auch dazu verleitet, diesen Stein zu zerstören. Was hat das denn Darkseid gebracht? Dass man den Stein nicht mehr gegen ihn einsetzen kann? Nein, ich denke, dass Metron ist ja so einer von den Charakteren, die so das große Ganze überblicken können. Und seine Ziele sind ja oft einfach auch undurchsichtig und ist er nicht ein bisschen ruchloser Charakter? Eigentlich das Einzige, was er ja will, ist ja immer neues Wissen. Und deshalb kann ja Batman ihn ja später auch austricksen, indem er ihn verleitet, sterblich zu werden, sodass er ihn einfach mit einem Schlag K.O. schlagen kann. Richtig. Für einen Moment. Ich mag den 90er-Jahre Aquaman. Ich mag den 90er-Jahre Aquaman total. Ja, wieso nicht? Der war ja auch im Justice League-Cartoon. Ja. Der ist nicht schlecht. Allein die Szene damals in der Zero Hour, wie er dann entstanden ist, da wurde ja alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und dann hatte er den Arm verloren und alle standen in einer Runde. Und dann sagte Wonder Woman: Hey Alter, du hast gerade einen Arm verloren, geh mal zum Arzt. Und dann irgendwie ein paar Seiten später waren sie wieder am Labern. Und er sagte: Arthur, geh zum Arzt. Das ist großartig. Das ist so, Zero Hour ist so, das können wir demnächst mal besprechen, das ist so doof. Ja, so, also ich habe angefangen, es zu lesen. Ja, lies es mal zu Ende, es ist doof. Ja, was ist das hier? Wer ist das nochmal? Das ist der German Huntsman? Nee, ne? The Warrior? Wie ist er? Es gab doch einen Deutschen, der auch so ähnlich aussah. Ne? The Wild Huntsman. Wild Huntsman, so rum war das, genau. Aber das ist der nicht, ne? Der taucht doch mal in Red Robin auf. Echt? Den haben die echt noch in der Kontinuität gehabt? Ja, der taucht in Red Robin auf. Aber ich glaube, die haben den irgendwie veralbert da, keine Ahnung. Ja, das ist auch mit einer... Weil er Deutscher ist. Der war in der Justice League Europe. Das klingt schon kacke. Okay, so viel zum Thema Justice League. Wie gesagt, ich mag Porter nicht so wirklich. Ich bin gespannt. Ich finde es ein bisschen kacke, dass die erst die Vorbestellung abgewartet haben. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Vorbestellung abwarten und dann was preisgeben. Und dann gesagt haben, wir verschieben das Heft nochmal. Und ich war kurz darauf zu sagen, okay, ich cancel meine Bestellung, weil ist ja noch genug Zeit bis Dezember. Dann hätte ich auch noch sagen können, ich möchte es doch nicht. Aber ich habe gesagt so, nee, dann warte ich bis auf die Nummer 1 und gucke mir die Nummer 1 mal an, ob das für mich ist. Keith Giffen hat im Vorfeld schon gesagt, man wird lange darauf warten müssen zu erfahren, wer diese Leute sind. Es ist nicht Superman von jetzt, es ist nicht Wonder Woman von jetzt, es ist nicht Batman. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich mag das Konzept. Justice League in der Zukunft. Das hat Grant Morrison sehr gut gemacht damals mit J.A. 1 Million. Ja, mit 1 Million war das gut. Das war ziemlich cool. Vor allen Dingen dann auch mit Wendell Savage. Mhm. Hier diesen unsterblichen Super-Show. Auch Wendell Savage ist gut. Hast du Batman The Return of Bruce Wayne gelesen? Das war da, wo er in der Steinzeit... von Darkseid in die Steinzeit gesteckt wurde. Ja, habe ich gelesen. Da kam auch Wendell Savage drin vor. Aber da war irgendwie ein bisschen dämlich, irgendwie so ein Loser. So ein Loser-Schuck. Er will, all seine Pläne gehen schief. Vor allem, er trifft immer wieder auf Batman. Ja. Jedes verdammte Mal. Ja. Und er benimmt sich immer wie ein Vollidiot. Ja. Das ist total geil. Und dann war nicht auch Blackbeard hinterher? Ja, ne? Er war dann war Blackbeard. Und dann sagt er, zünd mich an und rennt dann in die Bude rein. Und keiner guckt auf ihn. Und ich so, ja, lustig. Nächstes Thema. Thank you. einleiten auf Lobo? Lobo, genau. Möchtest du einleiten? Lobo, der einer der beliebtesten Anti-Helden aus den 90ern. Praktisch so ein ziemlich das, was Deadpool heutzutage ist, oder? Nicht so, ja, nicht ganz, aber wenn man einen Vergleich sucht, dann fällt einem sofort Deadpool ein. Ja, ja, und genau, und dann letztens, ich bin im Internet und dann sehe ich, wie DC das neue DC-Design von Lobo rausgebracht hat. Es sieht so kacke. Ich fühle mich gerade wie der Batman. Es sieht aus wie ein Anime-Charakter. Du hast mir Samstag, hast du mich, ich hätte das nicht mitgekriegt, ich war ein paar Tage nicht online gewesen. Hat es mir Samstag gesagt, Lobo sieht so und so aus, wie eine Anime-Figur. Und ich denke so, ja, wie schlimm kann das sein? Ich dachte so, die haben den vielleicht ein bisschen so streamlinig gemacht, so ein bisschen jünger vielleicht, ein bisschen heldenhafter, vielleicht ein bisschen muskulöser, ne? Einfach so ein bisschen... Noch muskulöser? Ja, also im Sinne von... So athletischer. Athletischer, so... Dynamischer. Drahtiger. So wie ich. Absolut. Total. Am kleinen Finger. Der Blau. Was? Der Blob gesagt. Boah, Abbruch! Das finde ich total aus dem Konzept. Und ich hatte mir das gar nicht so schlimm vorgestellt, weil ich kannte Lobo aus seinem U52, der hat da schon ein paar Auftritte gehabt. Da erzähle ich gleich auch nochmal was dazu. Das ist nicht der echte Lobo. Da kommen wir gleich nochmal zu. Greif mir nicht vor. Nein, so geht das nicht. Und dann hattest du mir den Artikel geschrieben von Scans Daily. Ja. Kam das daher. Und ich mache den Artikel auf und sehe dieses große Bild von Lobo. Und ich denke so, hey, wieso? Ist doch alles in Ordnung. Ist doch super. Wenn das so bleibt, ist das doch klasse. Und dann stand da drunter dieser eine Satz. And this is how he really looks, will look like. Und ich scroll so runter und ich denke so, nee. Das, nee. Doch. Nee, das ist jetzt nicht, nee. Indeed. Das ist jetzt, nee. Mein erster Gedanke war, nee. Und dann habe ich dann noch ein bisschen weiter recherchiert. Ich dachte, okay, vielleicht haben sie was im falschen Hals gekriegt. Bin dann bei Newsrama gelandet und dachte, nee. Und habe dann noch weiter geklickt und bin dann bei dem Originalpost von DC gelandet. Und da gab es dann keinen Zweifel mehr, war ernst gemeint. Ich hab's dir gesagt, du wolltest mir es nicht glauben. Nein, nicht, dass ich das nicht glauben wollte. Ich habe gedacht, es wird doch nicht so schlimm sein. Und hab dann einfach die letzten zwei Jahre nur 52 aus Acht gelassen, tatsächlich. Ja. Ne, und das war mir dann in dem Fall nicht so ganz präsent, was die nur 52 in den vergangenen 24 Monaten schon mit den Charakteren gemacht hat, die ich so liebe. Und auch schon zu Lobo, mit Lobo gemacht hat. Ich will das mal so sagen. Rob Liefelds Lobo war eine Unverschämtheit. Hm. Und das lag nicht daran, wie er charakterisiert wurde, vielleicht zum Teil auch, aber in erster Linie, wie er gezeichnet wurde. Nämlich grottig, inkonsistent, sah auf dem Cover anders aus wie im Heft. Hatte diese billigen Schulterpolster, ein dämliches Chopper, mit dem er durch die Gegend gefahren ist. Aber im Kern war diese Figur im Kern. Hm. Ne? Du nimmst eine extrem große Kirsche, so 3 Meter im Durchmesser und einen normalen Kirschstein. Huh. Dann ist dieser Kern ungefähr das, wie sehr Liefeld Lobo getroffen hat. Aber er hat den Kern getroffen. Alles drumherum stimmte nicht, passte nicht, aber er hat den Kern getroffen. Der größte Fu an der Nummer war, dass Deathstroke in der Lage war, Lobo zu besiegen. Das ist schon mal eine erste Sache, die geht nicht. Ja, weil Lobo kann man nicht besiegen. Oder relativ schlecht. Ich meine, der Typ kann sich aus einem einzelnen Tropfen Blut wiederherstellen. Haben wir gesehen in 52, wie er dann mit Animal Man und ich glaube Starfire unterwegs ist. Und dann gibt es einen großen Kampf und es liegt eine Blutlache von ihm auf dem Boden und er krabbelt da komplett raus. Und Starfire guckt hier und kotzt fast. Zusammen mit Lobo wurde in Deathstroke ein weiterer Charakter eingeführt und das war Sheba oder Sheba. Und Sheba ist sowas wie Lady Lobo. Lobos Gemahlin, mit der er durchs Weltall zieht. Ja, und dabei ist eigentlich nach Origin ist er der letzte seines Volkes, aber sie hat noch überlebt. So. Das erinnert mich an Superman. Vielleicht ist Sheba ja auch seine Kultur. Der letzte Krypton, ja. Oh, hi, oh. Kara. Hi, Krypton. Hi, Connor. Hey, komm, Connor ist ein Klon, das gilt nicht. Vielleicht ist Sheba ja auch seine Cousine, wer weiß das. Der Gag an der Geschichte ist, im letzten großen Panel dieser Story sieht man halt eben, wie verschiedene Leute um die Zelle von Sheba herumstehen und sagen, löscht alle Eintragungen über diese Person, löscht alle Informationen, wir reden nie wieder darüber. Das steht im Comic. Das ist wie eine Dienstanweisung, die Rob Liefeld bekommen hat und in die Geschichte eingebaut hat. Versorgt dafür, dass der Charakter wieder aus der Kontinuität verschwindet, obwohl er gerade erst zwei Hälften unterwegs ist. Shiba ist also im Comicbook-Limbo, ist weg. Dann war bis April Stille um Lobo und er trat ein bei Stormwatch. Ich möchte eine Sache vorwegnehmen. Wenn das wirklich jemand ist, der vorgibt, Lobo zu sein, und es gibt einen richtigen Lobo, diesen jungen Lobo, dann haben die das vorbereitet. In Stormwatch ist Lobo eine Figur, die in allen Zeitlinien gleichzeitig existiert, auf allen Zeitebenen, bis auf in einer. In allen gleichzeitig. Wurde noch nicht verraten. Einer. Stormwatch ist ein ziemlich furchtbares Geschwurbel. Wenn man 90er-Jahre-Comics mag, darf man Stormwatch lesen. Mehr will das auch nicht sein, das ist auch gut so. Lobo ist in Stormwatch genau so, wie Lobo zu sein hat. Ne? Er ist ein bisschen versoffen, er ist ein bisschen arrogant. Er hat noch nicht viel zu tun gehabt, aber er haut ordentlich drauf. Tatsächlich haben die das vorbereitet, dass da dieser junge Lobo kommt. Ich möchte einfach DC, auch wenn ich es besser weiß, diesen Benefit of the Doubt geben. Wirklich zu sagen... Ihr habt euch dabei schon was gedacht. Und ja, manchmal muss man die Leute auch im Arm nehmen und sagen, ja, alles wird gut und macht ihr mal. Wie gesagt, das war die super mega intelligente Parodie auf aktuelle Comic-Klischees, genauso wie Lobo die ganzen Klischees der 90er persifliert hat. Und DC hat sich das alles voll intelligent ausgedacht. Das wird voll klasse. Und dann später meldet sich auch noch Alan Moore und will dann Lobo schreiben. Oh mein Gott! Als die Solicitations kamen, so, wir machen den Villains Month und hier sind die Hefte und ich habe die Solicitations gesehen und ich so, ja, eine neue Lobo Nummer 1 und der klassische Lobo vorne drauf und yippie und gib ihm und, ne, und da war es ungefähr jetzt, kam die, letzte Woche kam dann die Meldung, neuer Lobo und da hatten die Leute natürlich ihre Hefte alle schon bestellt und das hätten sie nicht gemacht, wenn sie von vornherein gesagt hätten, wir führen hier einen neuen Lobo ein. Es hätte kein Schwein dieses Heft angepackt. Und jetzt 3 Wochen maximal, ich weiß nicht, vielleicht kommt sogar schon nächste Woche raus, ich weiß es nicht. Ne? Ganz kurz bevor das Heft rauskommt, sagen sie, ach ja, hier, was wir vergessen haben zu sagen, ist aber auch nur ganz unwichtig. Ja. Muss ich sagen, ich so gar nicht so großartig bedenken. Einer der ikonischsten Helden der 90er sieht jetzt so aus, wie Power Ranger. Verwandeln! Nein. Power Rangers! Making the grass explode just by posing! Ich sitze eine große Schweinerei, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es spannend zu sehen, was machen sie aus dem Charakter. Es ist schon relativ häufig in der New 52 gewesen, dass sie Neuerungen eingeführt haben und sich das hinterher, Dankeschön, sich hinterher herausgestellt hat, dass es zumindest ein guter neuer Ansatz war. Wir haben hier einen neuen Ansatz und versuchen, das irgendwie neu zu machen. Und es ist zumindest interessant ausgegangen. Trinity War ist auch nicht die Erfüllung unserer Träume gewesen, auch wenn sie das 2 Jahre verkauft haben, als wäre das die beste Erfindung seit geschnittenem Toastbrot. Vielleicht wäre es das ja geworden, wenn es wirklich das Ende der New 52 gewesen wäre. Was ich denen auch zugetraut hätte durchaus, so nach dem Motto, jetzt haben wir mal 2 Jahre ein bisschen Quatsch gemacht und das war alles nur ein feuchter Traum von Plastic Man. Ich werde Lobo lesen und wenn es irgendwann auch mal die Möglichkeit gibt, wahrscheinlich wird er dann in Stormwatch auftreten oder weiter da rumlaufen. Mhm. Ich werde es weiterlesen, weil ich möchte sehen, wie DC mit dieser Figur scheitert. Ich möchte sehen, wie die mit der Figur auf die Schnauze fallen und zwar richtig. Und sie werden nicht daraus lernen. Wahrscheinlich nicht. Weil sie haben auch auf dem Aufschrei, den es gegeben hat, als Lois Lane und Superman auseinandergegangen sind und der mit Wonder Woman zusammenkam, alle haben sich beschwert und der Redakteur hat damals auch gesagt, und wenn es nach mir geht, werden diese beiden Figuren nie wieder zusammenkommen. Das hat die keinen Scheiß interessiert. Und ihr lest die Comics ja sowieso. Nein. Und wenn wir sie nicht lesen, lesen es die Kids. Von daher, ja. Das Zeug verkauft sich ja wirklich geschnitten Brot. Ich glaube, wir sind durch, oder? Sind wir durch? Rico, möchtest du noch was sagen? Du bist gerade dazugekommen. Mm-mm. Nein, Rico möchte nichts sagen. Mm-mm. Warum bist du überhaupt hier, Rico? Nur so. Welche noch irgendein Thema an, worüber wir reden können? Möchtest du ein Thema vorschlagen? Yu-Gi-Oh! Ist cool. Yu-Gi-Oh! Ist cool. So, erzähl mal. Yu-Gi-Oh! Ist cool. Ohne Scheiß. Warum ist Yu-Gi-Oh! So toll? Weil man dort schön viel Geld ausgeben kann, wenn man zu viel hat. So. Das war die erste Folge Nerd, Nerd, Nerd. Wir sehen uns nächstes Mal. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Batman. Always Batman. Always driving villains bats. He always has a sidekick. Some boy wonder at his call. His utility belt holds everything. Can't find that at the mall. The Batmobile is super fast. There is no car that is surpassed. It's a good thing we've got Arkham, 'cause he really drives us bats. Drives us fast, drives us fast. He really drives us bats, bats, fast. He drives us fast. Whether dancing the bat to see, or using an array of tools, he's always got the answers. He makes us look like fools. He's got no superpowers. He's just a flying rat. It's a good thing we got Arkham, 'cause he really drives us bats. Drives us bats. World's greatest detective. Drives us bats. Foiling every evil scheme. He really drives us bats, bats, bats. He drives us bats. Even without shark repellent, he's tougher than he seems. Other heroes often ask, why is he always the top cat? He drives us bats, drives us bats, drives us bats. Nein, nein, nein, nein, nein, keine Selbstmordtendenzen. Tu es nicht, Max, tu es nicht!